Ich habe mir, seit ich schreiben konnte, notiert, was Erwachsene zu mir sagten und was ich nicht verstand. Als im Zweiten Weltkrieg unser Haus von Bombern getroffen wurde, sind die Tagebücher des Ersten Weltkrieges verbrannt. Auf wundersame Weise sind die Tagebücher des Kindes gerettet worden durch meine Schwester. Ich fand darin jetzt einige aufregende Aussagen des Vaters über den Fischermann Nessel. Nessel will Menschen fangen. Er fischt im Trüben. Nessel setzt sich in die Nesseln, aber er scheint einen zähen Hintern zu haben. Wer was Rechtes werden will, braucht wohl immer eine Verkleidung. Nessel trägt einen Bart und eine Mähne. Würde er dir auch gefallen mit einem rasierten Kinn und geschnittenen Haaren? Ich weiß nicht, wie ich die letzte Frage beantwortet habe. Sie war sowieso eine der graziösen Sophismen von Vater. Man liebt an einem Idol immer auch die Verkleidung. Ein letzter Satz stand noch im Tagebuch. Er ist aber nicht unbedeutender dadurch, dass er am Rand geschrieben war. Er lautete: Wer Kindern von Hölle spricht, gehört selbst hinein. Schade, dass es sie nicht gibt. Ich muss über diesen Unglauben Vaters sehr erstaunt gewesen sein, und sicher habe ich ihn nicht akzeptiert. Er war auch nicht auf Nessel gerichtet. Nessel sprach nie von Hölle. Er roch nach Knoblauch, nach schlechtem Fusel, nach Zwiebeln und Fisch, aber nie nach dem Schwefel des Jenseits. Sein Christus war wie er selbst, aus dem Land, wo Milch und Honig fließt, wo Frauen den Männern die Füße salben und sie mit ihren Haaren abtrocknen, wo man einreitet auf Eseln in große Städte und wo Kinder Teppiche vor dem Gast ausbreiten. Über all seinen Erzählungen lag die Ruhe warmer Sommerabende. Was immer er gewesen ist, ob eine Wiederkehr oder ein Spiegel alter Märchen, für mich war er der Sprecher eines Glaubens in Güte und irdische Seligkeit. Ich verlor mich in ihm. Seit ich ihm die Flasche gebracht hatte, war ich sein Liebling. Aber ich spürte, dass es nicht lange anhalten konnte. Er brauchte mehr als eine Flasche. Ich stahl Nahrung zu Hause. Wenn ich fürchtete, dass man es bemerkte, stahl ich beim Nachbarn. Es durfte keine Unterbrechung meiner Zufuhr geben. Nessel nahm alles wie einen ihm zukommenden Tribut. Er dankte niemals und ich war glücklich darüber. Er bestätigte mir, dass es ihm gebührte und dass ich es nehmen konnte, wo immer ich es fand, aus dem weiten Gottesgarten. Mutter hatte einmal die Natur so genannt. Das Wort gefiel mir und diente als gute Krücke auf meinem Diebsweg. Einmal lachte Nessel mitten im Essen. »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist«, sagte er und biss in seinen Apfel. »Weißt du, dass das ein schlauer Witz war? Was ist des Kaisers? Nichts. Siehst du, wie ich es meinte?« Ich war nun schon daran gewöhnt, dass er von sich wie von dem Mann sprach, der vor 2000 Jahren in Palästina gelebt hatte. »Keiner hat mich richtig gefragt«, fuhr er fort und spie die Apfelkerne aus. Aber die, welche Grütze im Kopf hatten, verstanden mich. Nichts den Aussaugern und Großköpfigen, keinen Kupferpfennig. Hab es immer so gehalten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, den Dreck, die faulen Fische, den Kaffeesatz, die alten Socken, die leeren Flaschen. Er lachte unbändig. Ich war sehr stolz darauf, dass er mir allein ein Geheimnis verraten hatte. Außerdem ahnte ich eine Ähnlichkeit mit Vaters Hass. Ich hatte Bemerkungen gleicher Art zu Hause gehört. Obschon Vater mich in sein Geheimnis erst später hineinzog, aber gerade das brachte mich näher an Nessel heran. Er war der Erste, der mich als ebenbürtig anerkannte. Ich stahl nach diesem Tag eine Flasche ganz alten Fruchtweins aus unserem Keller. Sagte Nessel, als wir im hohen Ufergras saßen, »Stell dir vor, dass einer ein Haus für Kranke aufgemacht hat. Da liegen viele Hunderte herum um einen Teich und warten auf die Heilung. Das heißt, sie warten auf einen Wink der Tempeldiener, dass die richtige Stunde gekommen sei.« Er lachte auf. »Als wenn nicht jede Stunde die richtige wäre. Da gibt es einige, die geben den Tempeldienern ein Trinkgeld. Sie geben alle mehr oder weniger. Und die Tempeldiener werden fett davon und können kaum gehen. Sie tragen ihre Bäuche vor sich her wie Säcke, in denen sie gestohlenes Gut untergebracht haben. Natürlich müssen sie rar mit den guten Stunden umgehen. Je seltener sie heilen, desto mehr geht ein, desto voller werden die Säcke, ich meine die Bäuche. Und schließlich wird überhaupt nicht mehr geheilt, sondern nur auf das Heil gewartet. Das nennt man dann eine Kirche. Und da komme ich nun daher und tippe einem auf die Schultern und sage, nimm dein Bett und geh. So, mit dem Finger tippe ich. Er fasste meine Hand und tippte mit dem Finger auf meinen Handrücken. Ich fühlte es wie einen elektrischen Funken, der übersprang. Ich beschloss, meiner kranken Tante Anna von ihm zu erzählen. Und der Mann nimmt sein Bett unter den Arm und geht. Er schaut sich gar nicht um. Er wirft die Matratze über die Schulter und geht, als wenn er gar nicht krank gewesen wäre. Die Tempeldiener stürzen herbei und wollen ihn festhalten. Aber er lacht und geht. Es ist ein großes Loch dort, wo er aufgestanden ist. Und kein Wunder, dass sie mich beschimpfen. Sie sagen sogar, ich hätte am Feiertag geheilt und es wäre Sünde, als wenn Heilen jemals eine Sünde wäre. Heilen muss man immer oder man kann gar nicht heilen. Den letzten Satz fand ich später wieder in einem der Tagebücher, wo ich Unverständliches hineingeschrieben hatte. Alle Heilungen schienen diesen tieferen Grund zu haben. Nessel wollte die Tempeldiener lächerlich machen. Er nannte sie immer nur Tempeldiener, niemals Pfarrer oder Priester oder Kapläne. Er spuckte auch ins Wasser, wenn er zu lange von ihnen gesprochen hatte. Ich sah einmal Fische heraufzucken und den weißen Schleim aufschlucken. Ich war sicher, dass sie daran zugrunde gehen würden. Und gerade dann fing er an, von der Heilung des Blinden zu reden. Wachst du nicht manchmal am Morgen auf und die Träume haben dir die Augenlider zugeschmiert? So war es mit meinen Blinden. Man träumt mehr in den heißen Ländern. Die Träume sind wie Leim. Oder sie sind so schön, dass die Augen gar nichts anderes mehr sehen wollen. Da fasse ich denn nur mit meinem Finger in meinen Mund und hole denselben Speichel, der ihnen die Augen zuklebte, und schmiere ihn auf die Lider. Es ist nur ein Waschen, aber die Tempeldiener mögen auch das nicht gern. Stell dir vor, dass es keine Kranken und keine Lahmen und keine Blinden mehr vor ihren Tempeln gäbe. Dann brauchte man sie doch nicht mehr. Ich sage dir, alle Tempel sind auf Elend gebaut. Auch diesen Satz schrieb ich in mein Tagebuch. Es wurde, wie ich erst später merkte, das Evangelium eines Rebellen. Ich aber sah in ihm nur den Märchenerzähler. Der Mann im schwankenden Boot, der durch die Sonnenuntergänge fuhr, wie durch rote Meere. Ich ging durch Kornfelder, und es waren die Kornfelder, die Christus mit seinen Jüngern durchgangen hatte. Der Wind war wie Harfenhand in den Ähren. Blaublumen lockten und Mohn brannte dunkelrot. Ich erschien auf der Hochzeit zu Kanaan, sah die hohen Weinkrüge, die wie lachende Frauen mir vorkamen, und wusste, dass wir bald das Wunder vollziehen würden. Ich rief von Weitem dem römischen Hauptmann zu, dass sein Sohn geheilt werden würde. Ich liebte ihn, weil er gar nicht auf dem Besuch von Christus bestand, sondern überzeugt war, dass jener sein Heil wie einen Gongton durch alle Mauern schicken konnte. Ich träumte davon, dass sich 1000 böse Geister in eine Schweineherde zwingen und die besessenen Tiere das steile Saarufer hinabjagen würde. Dieser Traum kam mir zweimal wieder, als ich erwachsen war, einmal in Russland, als ich die Kreuze der von Stalin ermordeten deutschen Bauern sah, und am Anfang des Zweiten Weltkriegs, als im französischen Lager Vernet ein reicher gefangener Schieber sich von einem meiner früheren spanischen Offiziere die Stiefel putzen ließ und ich das edle Greco-Gesicht meines Offiziers sich vor dem Fettbauch verbeugen sah, für ein Linsengericht, das der Fettbauch nicht einmal ansah. Ich saß an den Tischen des reichen Zöllners und hörte den Worten des allwissenden Galiläers zu, der so voller Bilder war wie eine Wabe voll von Honig. Nessel sprach nie von der Leidensgeschichte. Sie hatte nicht stattgefunden. Und obschon mich die Bilder überfielen wie Dokumente meiner Schuld, so vergaß ich sie doch gern im Boot des rothaarigen Fischers. Ich sah auf die starken Hände meines Christus. Sie hatten keine Wundmale. Es war mir genug, sie unversehrt zu sehen. Ich wollte nicht aus dem gesponnenen Märchennetz heraus. Jede Hilfe dazu war mir recht. Ich malte damals sein Leben. Es war eine Folge von Seebildern mit unendlich ruhigen Wellen, mit horchenden Bergen, mit kreisrunden Rudern aus einem Boot hängend, und nur der eine Mann in der Landschaft. Er hatte rote Haare, er hatte einen langen Bart und eine tief herabhängende Mähne. Seine Augen waren immer blaue, gütige Monde, groß und saugend, so wie ich ihn heute noch sehe. Vater fand, dass ich einseitig würde. So drückte er es aus. Mutter aber erklärte, dass ich zu etwas Theologischem geboren sei. Sie hätte mich sofort nach der Geburt angeschaut und auf meinem Hinterkopf sei ein Mal gewesen wie die Tonsur. Außerdem habe ich schon als ganz junges Kind gewünscht, dass ich Papst würde. Das Gerücht ging herum und hatte die böse Folge, dass es mir gefiel, so dass ich es kokett variierte und zugestand, dass ich zuerst Bischof werden wollte. Im bewundernden Blick alter Betschwestern wurde ich für eine Zeit so eitel, dass ich mir selbst glaubte und Maiandachten im Haus abhielt, Segen erteilte. Nessel sagte ich allerdings nichts davon, was beweist, dass das gute Ego noch vorhanden war und mit Gewalt ferngehalten werden musste von dem Albernen. Die ganze Spielerei hat schwere Folgen gehabt. Ich war bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in der Familie angesehen als ein Versprochener und Mutter konnte schwärmen von dem Tag, da sie mich am Altar sehen würde, als Stellvertreter Christi oder seines Vaters, wie es besser heißen sollte. Dass mein Christus mich dann heilen sollte. Er war es nicht allein. Vater schnitt in zu altkluge Frömmelei mit Voltairschem Witz. Er wurde grotesk dabei. Der Papst darf nicht Schlittschuh fahren, sagte er plötzlich. Oder mir wäre so ein Vatikan etwas zu klein. Das ganze Leben nur einen einzigen Garten zum Spazieren gehen. Mon Dieu! Ich hielt seine Sticheleien für billig. Seine lockenden Schilderungen der großen Welt aber hatten mehr Erfolg. Ich kam mit glühenden Backen heim von einer Bootsfahrt tief ins Saartal hinab. Wir hatten die Stromschnellen beim Welles ohne Schwierigkeit überfahren, hatten dann das Boot einem Schlepper zum Zurückbringen gegeben und waren zu Fuß durch die Saarwiesen heimgekehrt. Nessel hatte die ganze Zeit von Galiläa, dem Toten Meer, dem Jordan und der Tempelstadt Jerusalem erzählt. Ich fragte Vater, ob ich jemals dorthin kommen würde. »Nicht mit Nessel«, sagte er fast hart. Ich gab ihm recht, fragte aber nach seinem Grund. »Weil er schon da ist«, war die paradoxe Antwort. »Und ich«, fragte ich und wollte unterstreichen, »dass wo Nessel war, ich auch sei?« »Man kann nicht in den Traum eines anderen hineinkriechen«, sagte er ernst. »Du musst dir deine eigenen Träume träumen. Geh jetzt essen, du wirst hungrig sein.« Ich war mehr hungrig zu erfahren, wie man eigene Träume macht. Vater muss beschlossen haben, mich rücksichtslos auf den Weg zu stoßen. Er fühlte, dass das Flusstal von Nessel und die herumstehenden Berge mein Horizont geworden waren. Er legte die Barriere mit geschickten Händen nieder. »Warst wieder an der Saar?« »Ja, Vater.« »Fällt dir manchmal ein, wohin sie fließt?« »Ich denke nicht daran, wenn ich im Boot sitze. Versuch's mal. Wohin fließt sie?« Es war mir, als wenn er mich verstöße. An einem Turm für Fallschirmspringer in Moskau, schon angetan mit dem Gürtel, hatte ich viele Jahre später dasselbe Gefühl. »Sie fließt in die Mosel«, sagte ich endlich mit einem Ruck. Er sang nun, »und die Mosel in den Rhein«, ich wurde angesteckt, »und der Rhein in die Nordsee«, er sang weiter, »und die Nordsee stößt ans Eismeer und das Eismeer deckt den Pol, und am Pol ist weiße Nacht«, und von dort kann man ins Weltall sehen, wenn man nicht vor Schrecken hinabpurzelt. »Du gehst sehr rasch«, sagte ich. »Und warum dorthin, wo keine Menschen sind?« »Nur wenn man ganz allein ist, begegnet man sich. Und noch mehr Dingen begegnet man. Aber für heute ist's genug.« »Wem begegnet man?« »Außerdem«, fragte ich bald darauf. Vater zwinkerte mit den Augendeckeln. »Beispielsweise dem Vogel, von dem Shackleton gerade in einem Buch geschrieben hat«, sagte er. Ich fragte nicht, wer Shackleton war. Ich war sowieso entschlossen, ihn meinem Christus entgegenzustellen, sicher, dass der Letztere das Rennen gewinnen würde. Nun, da ich Rennen geschrieben habe, befällt mich ein Gruseln. Was für ein Rennen war es denn, zu dem sich der Südpolforscher mit seinen Ponys und Hunden aufgemacht hatte? Vater führte mich mitten in den Blizzard, durch den sie vorwärts stolperten. Schon waren einige schneeblind, allen glühten die Ohren und Zehen. Sie gingen auf halb erfrorenen Gliedmaßen wie auf ihrem eigenen Tod. Sie gingen in den Raum um des Raumes willen. Sie waren, das schreibe ich heute 1947, die abstraktesten Helden, die die Geschichte gekannt hat. Ich erinnere nur noch Alexander mit seinem Vorstoß in die Gobi, der mit ihnen verglichen werden könnte. Plötzlich, um den Raum zu wissen und in derselben Sekunde zu verstehen, dass man ihn nicht meistern kann. Und dann eine Expedition ausrüsten und ins Nichts ziehen, ins weiße Schweigen, zu dem Hochgebirge, das den Südpol schmückt, über den Erdteil, der da unter Eis vergraben liegt für immer, zum Ende der Welt, oder besser gesagt, wo beide Enden der Welt sich begegnen und sich nicht erkennen, wo sie aneinander vorbeigehen in einem Blizzard. Der Raum, der schneeblind wurde durch seine Größe, der einzige Ort, wo niemand mehr lügt. Natürlich musste ihnen dort der Vogel begegnen. Vater las mir einfach den Text aus dem Buch vor. Als die erschöpften Männer die müden oder halbblinden Augen einmal aufhoben, sahen sie einen braunen Vogel über ihnen kreisen. Er hatte einen weißen Strich unter den Flügeln. Er schrie nicht. Er kreiste einmal und verschwand dann in den Wolken. Er konnte keine Nahrung hier finden. Er konnte auch nicht auf der Suche nach einem Gefährten sein. Er soll ruhig geflogen sein und gar nicht den Eindruck eines Verirrten gemacht haben. Es war der Vogel des Nichts. Er ist mir seit jenem Tag öfter begegnet, im Dorf Pariguaricuaro, dem sich die Lava des neuen Vulkans näherte, in den Pyrenäen 1939, als ich das Kind in den Armen hielt, dessen Mutter vor Franco geflohen war über die Eisberge und nicht gemerkt hatte in ihrem Terror, dass sie tot in den Händen hielt. Ein Rabe krähte von einem Baumstumpf. An der Wolga, als ich eine Taube auf dem Grab eines erschossenen Bauern sitzen sah. Und dann jenes Flugzeug, das 1946 als erste Friedensnachricht nach 13 Jahren Exil und einem Zweiten Weltkrieg die Nachricht brachte, dass ich meinen Sohn im freien Deutschland nur noch auf einem Friedhof besuchen könne. Der Vogel des Nichts. Wir müssen alle froh sein, dass er nicht spricht und anfängt zu erzählen, woher er kommt. Als ich zum ersten Mal von ihm hörte, überkam mich einfach ein Schwindel. Mein grünes, saftiges, weit schwingendes Saartal überzog sich mit einer weißen Decke. Und es war natürlich, dass ich die Decke als ein Leichentuch empfand. Ich war einfach traurig, denn mit einem Mal fühlte ich, dass es so verschiedene Welten gab. Sie hatten nichts miteinander zu tun. Sie lebten nebeneinander, übereinander, zu gleicher Zeit. Man konnte von einer zur anderen gehen, wenn man wollte, und hatte keinerlei Verpflichtung zu der anderen. Die Schneedecke wich, das Grün schien wieder durch. Das weiße Land hing irgendwo wie eine kalte Fata Morgana in der Luft. Zwei Filme waren übereinander kopiert, und ich war das Papier, auf dem man beide sehen konnte, ohne in Wahrheit überhaupt etwas zu sehen. Aber die Flügel des Vogels überschnitten beide Welten, die grüne sprießende und die weiße tote. Kein vernünftiger Vogel fliegt so weit, sagte ich in plötzlichem Trotz. Die Vernünftigen sind auch nicht die Interessanten, sagte Vater. Ich sah ein, dass mein Christus besiegt war. Als ich am nächsten Tag in seinem Kahn saß und der kleine, schäbige Krabben in heißem Wasser sott, sagte ich auf einmal, »Du denkst nur ans Essen.« Er sah mich stumm an. Ich hielt den Blick nicht aus und stürzte aus dem Kahn, sank in den Uferschlamm und kletterte mühsam und bis zum Gesäß durchnässt an Land. Ich hörte hinter mir ein dröhnendes Lachen. Ich wusste, dass dies die Trennung war. Und ich wollte mich nicht von ihm trennen. Ich ließ mir den ganzen Abend von Vater vorlesen, was Shackleton getan hatte. Ich suchte nach Material wie ein Staatsanwalt mit schlechtem Gewissen. Während Vater las, sprach das Kind Staatsanwalt mit seinem bärtigen Gott. Staatsanwalt Kind, ganz recht. Die weißen Männer waren mit einem Seil aneinandergebunden. Wenn der eine in eine Gletscherspalte fiel, zogen die anderen ihn wieder hinaus. Es muss wehgetan haben, wenn plötzlich alle niedergerissen wurden. Aber sie fühlten im Gehen, dass sie nicht allein waren. Wo ist dein Seil, Nessel? Nessel schwieg, und das Kind sah ihn sitzen und sich im Kahn schaukeln, als wenn es niemanden in der weiten Welt gäbe, der in diesem Augenblick gerade in ein Loch fiele. Staatsanwalt Kind. Shackleton ließ zwei Kranke auf dem Schneefeld zurück, wanderte in Eilmärschen zum Schiff, trank kaum einen Schluck und machte sich mit frischen Männern wieder auf den Weg, die Kranken einzuholen. Er rannte mit dem Tod um die Wette. Wer ist ein Mann, der nie mit dem Tod um die Wette gerannt ist? Das Wort ist nicht von mir. Aber Vater hat recht. Was riskieren wir schon auf unserem kleinen, lieblichen Fluss, wie er dahin gleitet durch grüne Wiesen? Nessel schwieg noch immer. Vater wollte nicht mehr weiterlesen. Das ist eine zu traurige Passage, sagte er. Sie bekamen alle die Dysenterie. Stell dir das auf dem Eis vor. Das Kind befahl. Es bat nicht mehr. Lies alles vor, alles. Der Vater las vom Rückmarsch der weißen Männer, als sie umkehren mussten, nur 180 Kilometer vom Ziel entfernt. Aber es war eine größere Heldentat, umzukehren und der Versuchung zu widerstehen. Staatsanwalt Kind, wir sind wie die Kühe von Hilbringen und Schwemmlingen, an denen unser Kahn entlang treibt und deren warmen Atem wir manchmal riechen. Wir wissen, wie Sie, wo unsere Wiesen sind, und wir kehren jeden Abend heim in unsere Stelle. Wir gehen von Trog zu Trog, und die ganze Entfernung ist nur 5 Kilometer. Es geschieht nichts, wo Butterblumen wachsen und blaue Vergissmeinnicht. Wir brauchen Schneeblumen und Gletscherspalten. Nicht, dass ich so ausgearbeitete Bilder gebraucht hätte damals. Ich erinnere mich nur zu gut, dass ich es nicht leiden konnte, mit Worten zu spielen. Aber mein Gericht war so unerbittlich, wie ich es schildere. Ich weiß es, da ich mich erinnere, wie ich zusammenbrach, als ich feststellte, dass ich Nessel weit unterschätzt und zu leicht verraten hatte. Dies war später. Nun hatte Vater sein Ziel erreicht. Ich wollte jetzt eine Welt, die zumindest halb so weit war wie die Schneefläche dort oben. Und ich wollte außerdem auch Helden, die zusammengingen, nicht nur am Wegrand saßen und alle kritisierten, ohne selbst die Hand zu rühren. Shackleton war ein Kamerad. Nessel, ein Einsiedler. Staatsanwalt Kind erhob seine letzte und schwerste Anklage. Du bist langweilig, Nessel. Es geschieht nichts in deinem Leben. Du könntest eine Kirche anstecken oder einen der Tempeldiener zum öffentlichen Duell herausfordern oder faule Fische an des Bürgermeisters Söhne verteilen oder während der Kirmes die Frau ohne Unterleib entlarven. Aber du tust nichts dergleichen. Du bist wahrscheinlich ein Feigling. Und wärest am ersten Tag umgekehrt, wenn du mit zum Südpol gezogen wärest und der Wind etwas stark geblasen hätte. Du weißt gar nichts von der Gewalt der Natur. Genug, Vater, sagte ich, als ich mich bei so schneller Absage an mein Ideal überraschte. Es tut weh, so viel auf einmal zu hören. Wenige Monate später bereute ich mein stolzes Geschwätz. Ich kann es hier bekennen, denn ich bin noch immer voll von Bewunderung für jene Nessel und was er tat, als die Saar über ihre Ufer trat. Die Überschwemmung brach bei Nacht in die Stadt. Es war nicht das erste Mal, aber bis dahin hatte ich sie immer nur betrachtet, wie ein Kind es tut. Das Wasser veränderte unsere Spielplätze, schuf neue. Die Liebesinsel zwischen den beiden Mühlbächen hinter unserer Hauptstraße war gefüllt bis zum Rand wie eine übervolle Badewanne. Man konnte das Wasser mit den Händen streifen, wo man es sonst tief unten gesehen und gefürchtet hatte. Nun fürchtete man es nicht mehr, obschon es gefährlicher geworden war. Kinderlogik. Geblieben war von der alten Furcht nur noch ein gewisser Kitzel der Gefahr. Ich rührte das Wasser an, wie man etwa im Zoo an den Rüssel eines Elefanten tippt.